Alles begann am Donnerstagabend. Die bekannte Fernsehmoderatorin Megyn Kelly, eine von drei Moderatoren der ersten TV-Debatte, konfrontierte Donald Trump mit frauenfeindlichen Bemerkungen, die er in der Vergangenheit geäußert habe. You've called women you don't like fat pigs, dogs, slobs. Fette Schweine, Hunde, Schlampen. Your Twitter account only Rosie O'Donnell. Nur Rosie O'Donnell. Eine bekannte Unterhaltungskünstlerin schränkte Trump ein unter brüllendem Gelächter des Publikums. I think the big problem this country has is being politically correct. Das große Problem, das dieses Land hat, ist es, politisch korrekt zu sein. Ich bin von so vielen Leuten herausgefordert worden. Ich habe keine Zeit für völlige politische Korrektheit. Und offen gestanden, dieses Land auch nicht. Damit war der Ton gesetzt für die in den folgenden Tagen ausgetragene Kontroverse mit Fernsehstar Megyn Kelly. Nach Einschätzung vieler Journalisten und Politiker haben die drei Moderatoren am Donnerstagabend ihre Sache gut gemacht. Scharfe Fragen, obwohl der Sender Fox News den Republikanern bekanntlich politisch nahe steht, vorsichtig ausgedrückt. Trump fühlte sich von allen unfair behandelt, ganz besonders aber offenbar von Megyn Kelly, von der halte er eh nicht viel, völlig überschätzt. You can see there was blood coming out of her eyes. Blood coming out of her, wherever. Man konnte sehen, dass Blut aus ihren Augen kam, das Blut woher auch immer kam. So legte Trump am Freitagabend auf CNN nach. Eine Äußerung, die man schwer falsch verstehen konnte. Viele verstanden sie jedenfalls so, bei ihr hätten wohl die Hormone verrückt gespielt. Der konservative Blogger Eric Erickson leitet die Internetplattform Red State und organisierte das gleichnamige Treffen von Republikanern am Wochenende in Atlanta. Er wandte sich an die Trump-Kampagne mit folgender Frage. Is Mr. Trump willing to apologize or clarify that he wasn't suggesting that a national reporter who asked him a tough question was having her period? Ist Mr. Trump bereit, sich zu entschuldigen oder klarzustellen, dass er nicht andeuten wollte, eine Reporterin des landesweiten Fernsehens habe ihm eine harte Frage gestellt, weil sie ihre Periode hatte? Dies wollte die Kampagne nicht klarstellen. Erickson lud Donald Trump kurzerhand aus. Es war eines der ersten Anzeichen dafür, dass es diesmal wohl etwas anders laufen würde, wenn der in den Umfragen führende Bewerber der Partei wieder eine seiner Attacken reitet. Die Republikaner fangen an, kalte Füße zu bekommen. Do we want to insult 53% of all voters? What Donald Trump said is wrong. Wollen wir gewinnen oder wollen wir 53% der Wähler beleidigen, fragte Jeb Bush ungehalten, in den Umfragen derzeit die Nummer 2. Den Parteistrategen dämmert inzwischen, dass sie ein Problem haben. War nicht eine Analyse nach der verlorenen Wahl 2012, dass man stärker die weibliche Wählerschaft für sich gewinnen muss? Es gibt keine Entschuldigung, schrieb Carly Fiorina auf Twitter, die einzige Frau unter den Präsidentschaftsbewerbern der Republikaner. Völlig unangemessen und beleidigend, ergänzte sie später auf CNN. They were completely inappropriate and offensive comments. Trump wies jeden Vorwurf von sich. Natürlich habe er das so nicht gemeint, sondern den Satz ja nicht mal zu Ende gesprochen. Blut tritt aus Augen und Nase, das sei schließlich eine gebräuchliche Redewendung, um jemanden als zornig zu charakterisieren. Auf Twitter hat er ganz sicher den Sieg davongetragen. Es bleibt zu diesem Zeitpunkt dennoch offen, ob Trump die jüngste Episode in den Umfragen wiederum nutzen wird und seine Beliebtheitswerte bei einem Teil der Basis weiter steigen. Oder ob er diesmal überzogen hat. Und wie sehr die Republikaner noch auf Distanz zu ihm gehen, um Schaden von sich und den anderen Bewerbern abzuwenden.